sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Der kommt an, mach ihn! Hallo und herzlich willkommen zu diesem wirklichen Trauertag, der 18.8. Ja, an dem wirklich Fußball-Deutschland, gerade der DFB und die DFL, mal kurz durchatmen muss. Denn es gibt einen herben Verlust. Das müssen wir also wirklich bei aller Schabernack und Freude, die wir in diesem Produkt in den letzten Jahren immer hatten, haben wir immer auf die Leute eingehauen. Aber ich finde, wenn es wirklich einen starken Verlust gibt, dann muss man das auch wirklich mal jetzt vehement sagen. Antonio Rüdiger hat die Bundesliga verlassen und das für 13 Millionen zum AS Rom. Ja, und da habe ich richtig. Bitte? Es ist richtig. Und die ganze Liga trauert. Ach, und Meyer Vorfelder ist tot. Aber jetzt mal ganz ehrlich zu den ernsten Sachen. Ricky, schön, dass ich dich heute nach dem ersten Spieltag hier in der Sendung habe. Ja, sicherlich. Wie geht's dir? Oh, gut, sicherlich. Wie geht's dir? Tag 0,5 nach Rüdiger. Ja, es ist natürlich, es ist im Endeffekt, ziehen hier die Wolken in Stuttgart auf. Ja. Der Himmel weint. Und es hat nicht nur den Grund, dass Giovanni Rüdiger den Verein verlassen hat, sondern ein zweiter, naja, eigentlich fast schon ein dritter Verlust, den wir heute über uns ergehen lassen mussten, ist, dass Pocho nicht dabei ist. Pocho ist dabei, denn der ist nicht da. Ja, ist nicht dabei. Ist nicht dabei heute. Nee, ist nicht dabei und ihr wisst, was das bedeutet, nämlich 6 Monate Pause, denn nach der letzten Ausgabe ohne Pocho mit uns beiden gab es eine relativ lange Pause. Ja. Das steht uns jetzt auch wieder bevor. Das droht uns ins Hause zu stehen, aber ich bin guter Dinge, dass es auch so eintrifft. Ja, auf jeden Fall, wir geben uns Mühe. Wir geben uns definitiv Mühe und alle Maschinen arbeiten schon in die richtige Richtung momentan. Ja, sicherlich. Großer Erfolg für alle, die uns nicht bei Facebook oder Twitter followen. Das Vierecken 2-11er Tippspiel, wohin wir dann am Ende dieses Podcasts erst kommen. Denn ich finde, dieses glorreiche Tippspiel mit inzwischen 47 Teilnehmern bei kicktipp.de oder via Kicktipp-App auf dem Smartphone haben teilgenommen. Und genau, ich hatte es gerade schon gesagt, für alle, die uns nicht auf diesen sozialen Medien followen, den sagen wir es jetzt nochmal. Jetzt fehlt euch natürlich ein Spieltag, ist aber nicht so schlimm. Die meisten haben eh fast keine Punkte gemacht, including me. Also im Prinzip hätte ich mich ja auch jetzt erst anmelden können. Und zwar ladet euch die App runter, wie gesagt, Kicktipp. Und dann sucht ihr einfach die Tipprunde Eckenelver tippt. Eckenelver tippt, zusammengeschrieben und dann einfach joinen und Spaß haben und uns ablaschen. Ricky, Pocho und meine Wenigkeit sind dabei und im Detail gehen wir dann am Ende dieses Podcasts auf dieses wunderschöne Tippspiel ein und Ricky, ich gratuliere dir jetzt schon mal. Danke, Popanke. Es war ein erfolgreicher Spieltag in der Tipprunde für mich, allerdings nicht ganz so erfolgreich, was die Bundesligaspiele angeht. Also Also, da hast du völlig recht, aber bevor wir wirklich an diesen denkwürdigen Spieltag uns ranmachen, hatte ich auf Twitter wieder dieses soziale Netzwerk, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also mein Leben findet ja nun quasi nur noch da statt. Da hatte ich anberaumt, dass wir eventuell, wenn FIFA 16 rauskommt, da mal eine kleine Liga aufmachen könnten. Und siehe da, der eine oder andere hat sich gemeldet, ob man da nicht mal sowas starten könnte. Und ich finde, das ist eine gute Idee von mir gewesen, oder? Das ist eine Bombenidee. Man muss natürlich eingrenzen. Dass es das noch nicht gibt. Erstens ist es schwierig, das aktuell auf die Beine zu stellen, aber zweitens, ihr solltet euch spätestens bis zum Release des Spieles zum einen das Spiel kaufen und zum anderen eine PlayStation 4, denn das ist die Heimkonsole, die wir benutzen. Genau, wir werden dieses Spiel uns für die PlayStation 4 unter den Nagel reißen. Hast du denn schon die Pro Evolution Soccer 2016 Demo gespielt? Nein, natürlich nicht. Das würde ich niemals tun. Ja. Ich habe mir nämlich Pro Evolution Soccer 2015 für einen sagenhaften Preis von 12 Euro geschossen. Ja, ja. Und bin damit natürlich voll ausgelastet und meine Entscheidung ist gefallen. FIFA 16. Ja, schön. Ich hatte auch, oder wir hatten ja so ein bisschen damit spekuliert, dass Konami auf der Gamescom in Köln eventuell die Katze aus dem Sack lässt und sagt, denn sie haben ja gesagt, wir haben noch ein relativ großes Announcement. Was es dann im Endeffekt war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war die Demo. noch die Bundesliga mit reinzimmern ins Spiel. Das kam natürlich nicht, völlig klar. Und da muss man wirklich so oberflächlich sein, dann holen wir uns das Spiel auch nicht. Gibt es bei dir schon Anzeichen, welche Mannschaft du dann in unserer 4-12er-Liga nehmen wirst? Ja, sicherlich. Ich muss sagen... Stuttgart oder Leipzig, also was anderes geht nicht. Ja. Also ich habe ja bei der letzten Ausgabe gesagt, dass ich aktuell immer noch nach einem Verein suche, der mein Herz erobert. Ja. Und erinnere dich, welche zwei Vereine da zur Auswahl standen, die ganz vorne um meine Gunst gebuhlt haben. Das war... zum einen Dortmund 04 und zum anderen Schalke BVB. So, und erstmal hier ein bisschen ja, Pfeffer in die Suppe zu schütten. Jetzt ist der ein oder andere Hörer aufgezuckt im Bus. Ja, nein, also Dortmund und Schalke haben mir sehr, sehr gut gefallen, auch jetzt am ersten Spieltag. Aber ich glaube, wenn du einmal dich einem Verein hingegeben hast, kommst du nicht mehr von diesem Verein los, auch wenn er 1-3 verliert zu Hause, das Auftaktspiel. Ich bleibe Schwabe. Mein Herz klopft weiter rot-weiß und ja, der VfB wird's werden. Er ist es, er wird's nicht werden, er ist es. Schon immer gewesen. Ja, nee, ich meine, er ist es bei FIFA 16 und er war schon immer mein Verein Nummer 1. Na, da freue ich mich ja schon, wenn es dann das direkte Duell zwischen uns beiden gibt. Wenn nimmst du eigentlich? Ich nehme, werde wohl meinen Herzensverein nehmen. Hertha? Richtig. Gut. Ja, Mensch, schön. Wie hast du denn den ersten Spieltag verlebt? Du hast dir jetzt auch wieder Sky organisiert, ne? Na, Moment. Moment, oh mei, auf Siegeli. So weit sind wir noch lange nicht. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir eine Satellitenschüssel gekauft bei immer eine gute Wahl. Immer Amazon. Oh. Ja, dazu habe ich mir noch einen Balkon... Anbringsel gekauft. Balkon und hast du den noch gekauft? Ein Balkon und so ein Kabel, das man durchs Fenster durchlegen kann, ohne bohren zu müssen. Hä, wie geht das denn? Das ist völlig verrückt. Das ist einfach ganz dünn. Das ist ein ganz dünnes, flaches Kabel, das man ins Fenster legt, da so ein bisschen befestigt mit doppelseitigem Klebeband und das hält allerdings nur so lange, bis du 2-3 Mal das Fenster auf und zu gemacht hast. Jetzt habe ich aber den Vorteil, dass das ein Fenster ist, das ich relativ selten nutze und deswegen kann ich das gefahrlos da durchlegen. Also ich probiere es jedenfalls. Sollte das nicht funktionieren, kloppe ich mir einfach direkt so ein komplettes Loch in die Wand rein. Einfach so, weiß ich nicht, so faustgroß. Stell doch die Schüssel einfach ins Wohnzimmer. Lege ich das Kabel durch. Ja, das wäre natürlich hervorragend, aber du weißt sicherlich als technisch sehr, sehr avisierter Typ, dass man dann keinen Empfang hat. Heißt das nicht versierter Typ? Nee, avisiert, weil du willst heißt ja pünktlich nicht? Da sein. Nee, also auf jeden Fall habe ich mir jetzt diese Schüssel bestellt, werde die jetzt dann am Mittwoch oder am Donnerstag in Empfang nehmen, dann werde ich die erstmal montieren und installieren und wenn das alles funktioniert hat, dann bestelle ich Sky. Vorher nicht. Stell dir mal vor, ich versuche da irgendwie die Schüssel dran zu bauen. Hast 2 Jahre Sky am Arsch. Ja, dann habe ich Sky am Arsch, aber noch keine Schüssel oder weiß der Kuckuck, was da alles schief gehen kann. Also es ist alles geplant. Ich bin so heiß auf Fußball, dass noch ich... noch nie? Nee, also ich habe alles geguckt bis zur dritten Liga runter. Es war Wahnsinn, dieses Wochenende. Also da bist du mir wirklich einiges voraus. Ich habe ein bisschen Premier League geguckt. Ich habe die vernichtende Niederlage von Chelsea gesehen gegen Man City. Das war schon beeindruckend. Jetzt hat man ja wieder überall gelesen, dass Mourinho jetzt ein paar Panikkäufe machen will. Unter anderem Antoine Griezmann will er wohl jetzt nochmal verpflichten. Gonzalo Higuain und so ein Innenverteidiger von irgendwem für 50 Millionen, der wohl irgendwie laut Transfermarkt nur 10 wert ist. Baumgartel vom VfB, nee. Apropos VfB, was hältst du von dem Ginter? Matthias Ginter? VfB denkt seit längerem an Matthias Ginter. Soll das ein Ausleihding werden oder was? Oder soll die werden ja wohl keinen Spieler von BVB 2 ausleihen, die werden aber verpflichten. Ja, das sagst du so. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der BVB sagt, den wollen wir nur verleihen. Der ist ja noch relativ jung, irgendwie so 20 oder so. 22 ist er. Also könnte schon sein, dass sie sagen, lass mal hier über den Spieler nur verleihen. Ich glaube, der ist nicht so schlecht, aber ich bin ja eher ein Fan dass man jemanden mit mehr Erfahrung verpflichtet da hinten rein nochmal. Also der Luschek, kann ich jetzt mal so sagen, gegen Köln, das war ganz okay. Allerdings war es jetzt auch nicht so, dass man da gerade überrannt wurde von den Kölnern. Also zunächst nicht, muss man sagen. Also die Abwehr wurde nicht so sehr gefordert, dass ich jetzt hier wirklich sagen kann, dass Adam Luschek gesetzt ist in der Innenverteidigung. Und mir würde es wirklich besser gefallen, vielleicht so eine Situation, dass man sagt, man holt Ginter und noch einen erfahrenen Spieler, der auch kein Problem damit hätte, mal auf der Bank zu sitzen. Ich lese aber gerade, dass es wohl doch ein Ausleihgeschäft sein soll, denn natürlich gleich lese hier, Dortmund blockte aber alle Anfragen und auch ein 10-Millionen-Angebot vom BVB, von Borussia Mönchengladbach sogar ab. Also, da weiß ich jetzt nicht, ob der Bursche 10 Millionen überhaupt mal wert war, aber selbst das hat wohl der BVB abgeblockt von Borussia Mönchengladbach. Also wenn sie den leihen können, dann würde ich es machen. Das ist das Risiko relativ gering. Genau. Und trotzdem würde ich aber versuchen, noch irgendeinen erfahrenen Innenverteidiger irgendwie abzuwerben. Das braucht diese Mannschaft. Aus meiner Sicht hat man das auch so ein bisschen beim Köln-Spiel gesehen, nachdem das 1-0 gefallen ist. Mhm. Sofort dieses... Wir müssen es jetzt gleich wieder gut machen. Und ich glaube, dass es manchmal gar nicht schlecht ist, wenn du dann hinten jemanden drin hast, der irgendwie die Zeichen erstmal auf Ruhe bewahren stellt oder so. Und nicht. Wie war denn der Insua? Besser als ich dachte, also besser als gegen Man City aus meiner Sicht. Der hat ein gutes Stellungsspiel, das ist auf jeden Fall aufgefallen. Also ein paar Mal hat er mich echt überrascht, was der noch für Bälle abgefangen hat. Zu Schnelligkeit kann ich diesmal nichts sagen, weil ich praktisch hinterm Tor saß. Und das ist relativ schwer einzuschätzen, wie schnell oder langsam da jetzt jemand war. Aber ich fand, der hat ganz solide gespielt. Also kann man sich nicht beschweren. Also guter Mann. Also ist es schon so, dass Rüdi da schon ein Loch reißt? Ja, das ist immer so eine Frage. Also wenn du jetzt siehst, was er letzte Saison gebracht hat für den VfB, dann ist das Loch wahrscheinlich nicht allzu groß. Andererseits ist es natürlich ein Spieler, der perspektivisch gesehen mit Sicherheit ein großes Entwicklungspotenzial hatte für den VfB. Also von daher, ist schwierig zu sagen. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal gesagt, ich find's gar nicht schlecht, wenn Dutt dieses Wünsche erfüllen wahr macht und einfach die Spieler gehen lässt, die keinen Bock mehr auf diesen Verein haben und dann versucht, neue, hungrige Spieler zu verpflichten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ob er ein Loch reißt, müssen wir abwarten. Also wir haben ja sozusagen einen neuen Innenverteidiger durch den Adam Luschek jetzt dazu bekommen. Du lachst zwar, aber es ist ja so. Und der Baumgartel ist auch nicht das Schlechteste, aber es sind alles sehr junge Spieler. Ja, wollte ich gerade sagen, ist sehr unerfahren, oder? Ja, hat auch manchmal echt ein paar Klöpse drinne, wo du dann wieder denkst, oh Gott, das wird nichts mit der Bundesliga für ihn. Aber dann hat er wieder Spiele dabei, da zieht sie die Schuhe aus, dann ist er wieder richtig stark drauf. Also ja, ist aber schwierig dann immer, sich auf so welche Typen sich zu verlassen. Absolut. So, ne? Deswegen hätte ich halt noch gern einen erfahrenen Innenverteidiger, zumindest in der Hinterhand, den du dann reinbringen kannst und der dann einfach zumindest mal solide spielt. Und von mir wie so ein Christian Schulz bei Hannover. Kannst du sagen, was du willst? Ja, stimme ich zu. Ich sage ja, selbst so ein Westermann hätte ich kein Problem damit gehabt. Und ich halte nicht viel von Heiko Westermann, sag ganz ehrlich. Aber mir wäre wohler, man hätte so jemanden noch in der Innenverteidigung als Option, als wie das, was wir jetzt da haben, nämlich nicht viel. Übrigens, ich lese gerade auf bild.de, jetzt ist es offiziell. 10 Millionen Hengst Tortillas vor Karriereende. Der heißt nicht Tortillas. Der Totilas. Ist Tonitas oder sowas. Totilas. T-O-T-I-L-A-S. Mit T fängt der doch an. Ja, Totilas. Totilas, genau, so heißt Totilas. Der. Totilas, ja. Der hat sich einen Fuß irgendwie, hat er sich verknackt. Ja. Eine Bänderverletzung hat der gehabt. Ehrlich jetzt, ich habe das am Wochenende mitverfolgt. Ja, ob der Müller-Wohlfahrt nichts machen kann? Da müsste man mal den Hengst zum Mull schaffen. Ja, noch was geht. Daher kommt ja auch die Mullbinde, ne? Absolut, er hat sie erfunden. Hat sie erfunden. Das war der erste. Nee, aber um abschließend noch mal kurz was zum VfB zu sagen, weil dann können wir das Thema eigentlich abschließen, sozusagen. Ich war schon überrascht, wie offensiv die Jungs gespielt haben. Das sah alles ganz gut aus. Bringt dir natürlich hinten raus nichts, wenn du nicht die Tore machst, gar keine Frage. Es war jetzt aber auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, hier rollt eine neue Überraschungsmannschaft, die Bundesliga von hinten. Aber man auf. Hatte immer so das Gefühl, so, wir hatten ja vorhin schon mal miteinander telefoniert und da hast du mich gefragt, wie es dann im Fernsehen war. Du warst ja im Stadion und hast mich gefragt, wie denn die Stimmung so im Fernsehen war, weil sie ja anscheinend außerordentlich gut gewesen sein soll. Und ich habe gesagt, ja, sie war wirklich gut, aber man hatte immer so ein, ich weiß nicht, man hatte immer so das Gefühl, als wenn... Als sie das Gegentor gekriegt hat, ja Mensch, das kann doch gar nicht sein, so, weißt du? Ja, das war auch das Gefühl, was du auf den Rängen gespürt hast. Da war, ich saß neben einem Kölner und neben einer Gruppe VfB-Fans. Das ist wie halt so vom Gefühl her, als wenn der HSV das 1-0 gegen Bayern geschossen hätte. So, das kann doch gar nicht sein, so, wie kommen wir denn da hin? Ja, man, also mir ging's so, dass ich dann schon irgendwann dachte, das ist halt so typisch im Fußball, dass eine Mannschaft die Chancen hat, das Spiel macht. Das war jetzt nicht so, dass Stuttgart Köln an die Wand gespielt hat, das würde ich jetzt nicht sagen, aber sie waren schon die Mannschaft, die definitiv näher am 1-0 war. Aber man kennt es halt, irgendwann kriegst du einen blöden Konter oder einen Elfmeter, wobei man dazu sagen muss, dass sich Tüton da echt ein bisschen dumm angestellt hat, auch in der Situation. Also das war ein Elfmeter, der hätte nicht sein müssen, wenn der Torwart ein bisschen cleverer gewesen wäre. Und dann ist er auch noch dran an diesem Elfer, aber... Trotzdem ist das Ding drin. Was ich noch sagen wollte, was mir halt aufgefallen ist, die Mannschaft ist extrem motiviert gewesen. Und das ist dann auch das gewesen, was zum 2-0 geführt hat. Die wollten das sofort gut machen und wollten sofort zeigen, nee, wir sind nicht so schlecht wie letzte Saison. Die Frage ist, was jetzt passiert nach diesem 3-1? Man versucht hier in Stuttgart das alles so ein bisschen positiv zu reden, ja, wie toll das eigentlich war und unverdiente Niederlage und pipapo. Aber das Gelaber... habe ich die letzten 2 Jahre immer gehört. Es gab mal die Phase, da haben wir mal in den letzten 10 Minuten Tore bekommen, da hieß es auch immer, ja, aber die anderen Minuten waren mal super. Alles, für mich persönlich, alles Bullshit. Für mich wird jetzt interessant sein, wie die mit diesem Druck, der jetzt eigentlich sofort wieder da ist, im Spiel gegen Hamburg, wie sie damit umgehen. Das wird schwierig. Was für ein Spiel, oder? Am nächsten Spieltag um 18.30 Uhr. Was für ein Spiel. Und ich sag dir noch was dazu. Ich habe die Befürchtung, dass das dem HSV in die Karten spielt, weil der Zorninger hat klipp und klar eine Strategie ausgerufen. Er will, so lang wie es geht, Vollgas spielen nach vorne. Das hat man auch ganz klar gesehen. Du hast gerade gesagt, der VfB war immer dichter am 1-0 als Köln. Nee, ich würde sogar sagen, ihr habt über die größten Teile des Spiels das Spiel absolut bestimmt und gemacht. Also ohne Frage. Und das hast du auch bei Twitter sehr treffend geschrieben. Das hat Köln mega clever gemacht. Ja, es war halt einfach, wie es halt meistens ist beim Fußball. Aber wenn die Hamburger ähnlich spielen wie gegen die Bayern, ja, dann glaube ich, dass sie gegen Stuttgart eine definitiv größere Chance haben, irgendwann mal da eine Bude reinzumachen, als wir gegen Bayern, weil Stuttgart natürlich auch nicht diese Offensivmöglichkeiten hat und nochmal so aufdrehen kann wie Bayern, ist ja logisch. Aber wenn der VfB wirklich mit so einer Euphorie da in Hamburg antritt und so nach vorne stürmt, weil ich fand, der HSV hat das gar nicht so schlecht gemacht gegen die Bayern in den ersten Minuten. Und das wiederum macht mir fast schon Sorgen. Also es war zwar ein 5-0, aber ich sehe den HSV, oder ich fand das Spiel stärker als wie das gegen Jena, muss ich ehrlicherweise sagen. Richtig, absolut richtig. Ich habe ja gestern das Spiel gegen Dynamo geguckt, ne? Dynamo! Gegen Dynamo! Und da war auch wieder der Götze, ne? Grauenhaft, gruselig hat der gespielt. Der hat zwar nur 70 Minuten oder 75 Minuten gespielt, aber das war wieder so schwach. Aber das ist auch egal eigentlich. So, ich habe das Spiel... Nee, das ist eigentlich nicht egal, weil das ist ein Riesenproblem auch für uns Deutsche dann, für die Nationalmannschaft. Ja, aber jetzt passt doch mal auf. Natürlich ist der eminent wichtig für die Nationalmannschaft, ja ohne Frage. Aber jetzt hast du einen Gegner wie Dynamo. Nö. Da kannst du ruhig mal ein bisschen brillieren. So. Und warum kriegt er das nicht hin? So? Jetzt sage ich dir warum. Ich habe mir 3 Drittligaspiele dieses Wochenende angeguckt. Ja. Und man sieht natürlich, dass die nicht so schnell spielen, mehr Ballkontakte brauchen, die Abschlüsse nicht so konsequent sind und so. Das siehst du alles. Aber es gibt einen Punkt, da siehst du keinen Unterschied. Und das ist dieser Einsatz, diese Kampfbereitschaft. Und ich glaube, dass du in so einem Spiel gegen Bayern damit viel wettmachen kannst. Vor allem, weil die Bayern halt nicht volle Lotte da drauf gehen. Und versuchen, sich hier unsterblich zu machen, aber die Dresdner schon. Und Dresden ist bombig gestartet in die dritte Liga. Geiles Spiel abgeliefert. Tabellenerster, geiles Spiel abgeliefert gegen Erfurt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben, ich glaube, es ist ein Türke, den sie da vorne drin haben. Mir ist der Name jetzt wieder entfallen. Den muss man auf dem Zettel haben für die Zukunft. Mhm. Der scheint wirklich gut zu sein. Ich finde gleich heraus, wie der heißt. Und ich glaube einfach, Dynamo gibt da halt 100%, Bayern 80% und dann ist es auch schwierig für so einen Götze, ja, da vielleicht mehr zu brillieren. Aber ich gebe dir recht. Natürlich, ja. Er muss so Spiele nutzen. So welche, genau, völlig richtig. So welche Spiele musst du nutzen. Das geht doch gar nicht anders. Wenn es anscheinend nicht reicht, im Training zu überzeugen oder überzeugt wahrscheinlich nicht im Training, nicht gegen Bernard, nicht gegen Costa. Gegen Costa wahrscheinlich wird es momentan unmöglich für jeden Spieler links aus der Bundesliga zu brillieren. Aber dann musst du sowas nutzen. Und Robben ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, völlig richtig. Aber der hat auf der rechten Seite, da hat er natürlich gezeigt, dass der zwei Klassen besser ist als die Verteidiger von Dynamo. So, der hat die mal aussteigen lassen und ist ihm weggerannt und so. Der hat's gezeigt. Hat jetzt auch kein brillantes Spiel gemacht oder so. Hat zwar das 1-0 geschossen, hat er wirklich schön gemacht. Toll vorbereitet von Ulle. Ja, von unserem Ulle. Eingeleitet von uns Ulle. Aber das muss der Junge nutzen. Und da mag ich jetzt auch dieses Gejammere nicht, dass das wichtig ist, dass der in Schuss kommt bei den Bayern für die Nationalmannschaft. Ja, das ist ja nicht so, als wenn die Bayern was dagegen hätten, dass der Weltklasse spielt. Ja, also, ich glaube nicht, dass sie was dagegen hätten. Aber ich glaube, dass der Spieler wirklich ein Problem damit hat, welchen Stand er aktuell im Verein hat. Ich glaube wirklich, dass ihm das Probleme bereitet, dass er nicht die volle Rückendeckung hat, dass er weiß... Er auch nicht. Ja. Klar, das merkst du auch als Spieler im Training. Bei jedem Spiel merkt man das ja. Man hat es ja auch gemerkt, als er gegen Hamburg reinkam, habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt eine Möglichkeit für ihn. Räume sind da und vielleicht kann er jetzt auch nochmal ein bisschen brillieren. Da über halb links ist er, glaube ich, dann gekommen. Und von ihm kam wirklich am wenigsten von den Offensivleuten. Und das macht mir jetzt in Bezug auf Mario Götze schon so ein bisschen Sorgen. Ja. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob sowas in seiner Position noch möglich ist, aber vielleicht wäre auch irgendwie so ein Leihgeschäft ins Ausland gar nicht so ganz dumm. Zu spät, dazu ist der Name, glaube ich, zu groß, die Marke Götze und der ist 23, so jetzt. Hätte er vielleicht doch nach Paris gehen sollen. Oder nach Stuttgart. Ja, sicherlich. Ja. Übrigens, der Typ heißt Aosman, Ayas Aosman. Kam diese Saison, ich glaube, von... Nee, hier steht nichts von Union Berlin. Ich dachte, der kam von Union Berlin. Nee, also das ist ein richtig guter. Jedenfalls in dem Spiel, das ich mir angeguckt habe, konnte der trefflichst aber überzeugen. Ist das bei dir auch so? Immer wenn Mario Götze irgendwie den Ball hat, dann wünscht man ihm sich so richtig eine gute Aktion, einen guten Pass, einen guten Abschluss. Ist das bei dir auch so? Ja. Man wünscht es ihm ja so, aber dann kommt irgendwie immer, dann biegt er ab, bricht seinen Angriff ab, seinen Konter, sonst irgendwas, gibt einen Pass, der nicht wirklich weiterhilft oder macht einen Abschluss, der irgendwie auch nichts bringt. Also er wirkt halt als so ein bisschen wie ein Fremdkörper auch in dieser Mannschaft. Und das ist nicht gut, weil... Nie gut. Nee, vor allen Dingen nicht beim FC Bayern, die so viele Optionen haben. Das ich weiß nicht so richtig. Es ist noch früh in der Saison und wir alle wissen, es gibt viele, viele Spiele und... Lass den Costa sich verletzen. Nee, ist kein Video. Kannst ruhig... Was ist denn jetzt los? Ja. Naja gut, der Costa, kann sich verletzen. Genau, lass den mal verletzen und Ribéry braucht noch ewig, bis er wieder auf dem Damm ist und dann spielt er und hat vielleicht nicht so diesen Druck von hinten, weil es da einfach weniger Optionen gibt, die ihn den Platz wegnehmen können und dann spielt er vielleicht auch wieder großartig. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, dann hast du da noch einen Bernard, der da links spielen kann und so. Aber der kann ja auch im Zentrum spielen. Also wie auch immer, man wünscht dem Burschen ja schon, dass er irgendwie wieder auf den Damm kommt oder dass er sich da durchsetzt, aber so richtig glaube ich da nicht mehr dran. Und Sammer hat auch irgendwie genervt gesagt, lass den Jungen jetzt doch mal in Ruhe. Und ich glaube, ja, das ist jetzt einfach am besten so. Das Thema nervt doch auch nur noch, wie das Guardiola-Thema. Ja, also klar, Ruhe ist immer am besten. Ja. Allerdings, also bei ich weiß nicht so richtig, bei Götze kommt mir das halt so vor, als ob das sich jetzt schon zu lange hinzieht, um jetzt immer noch mit der Masche zu kommen, ja, lass den mal in Ruhe, weil gefühlt ist das eigentlich die komplette letzte Saison schon so gewesen. Er hat immer mal wieder seine lichten Momente. Ja, er hat auch viele Tore geschossen, 12, glaube ich sogar. Richtig, aber bei der Torausbeute, die Bayern hatten letztes Jahr, ist es jetzt als Offensivspieler aber auch fast schon zu erwarten, vor allem von einem, der so hohe Ambitionen hat. Ja, also ich weiß nicht, also mir kommt's fast so vor, als ob man hier mal Pep Guardiola vielleicht so ein bisschen die Pistole auf der Brust setzen muss und, und mal von ihm so ein bisschen rausquetschen muss. Was hast du mit Götze vor? Wie siehst du ihn? Wo ist aktuell sein Stand in der Mannschaft? Und vielleicht... Dann sagt doch Guardiola wieder, dass er ein super Spieler ist, dass er sich im Training... Nee, intern muss man das machen. Nicht diese Pressegeschichte. Ich glaube, intern würde ich das einfach mal ansprechen. Vielleicht machen sie das ja auch. Aber wahrscheinlich. Ja, aber... Also, sie wenn ich mir das auch gefragt haben, Mensch Junge, was ist los? Setzt du auf den Typen 100%? Ja, oder was würdest du machen, wenn da 35, 30 Millionen kommen und der Bursche bekommt ein Angebot? Ich habe das Gefühl, dass das der richtige Weg gewesen wäre, den Verein zu verlassen. Zu einem möglicherweise anderen deutschen Club wieder zu gehen. Aber da bleibt ja nur Dortmund übrig oder Wolfsburg. Ja. Wolfsburg würden sie diesen Spieler nicht verkaufen. Dortmund glaube ich auch nicht so richtig. Und ins Ausland, das kann auch echt in die Hose gehen, dass es dann ganz im Bach runtergeht. Genau, dann nach England, wo es noch ein bisschen körperlicher wird. Weißt du, an was mich das erinnert? An Podolski, der ja auch zu Bayern kam. Ja. Und man hatte ständig das Gefühl, aber er ist kurz davor. Und nie hat es so richtig gezündet bei den Bayern. Und man hat einfach das Gefühl, dass vielleicht so ein Götze einfach nur ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler ist, der dann und wann über sich hinauswachsen kann. Aber es ist halt kein Ribéry. Weißt du, an wen mich das auch erinnert? Michael Sternkopf. An Jan Schlaudraub. Also wer hat denn von dem gedacht, dass er sich bei den Bayern durchsetzen kann? Ja, selbstbestimmt. Ja, selbstbestimmt. Deswegen hat er sich auch extra so eine schöne Frisur wachsen lassen. Ja, die hat er sich mit Absicht so wachsen lassen, das stimmt. Ja, also nochmal zu der Art und Weise, wie ich das Spiel erleben durfte. Es gab ein großes Hin und Her. Wir wollten, bei uns in Hannover gibt es halt dieses Maschsee-Fest, da wollten wir ja hin mit ein paar Leutchen und blöde Uhrzeit. Irgendwie haben wir uns um 8 Uhr getroffen und um 20.30 Uhr oder wann ging das Spiel los. Und dann gibt's da zwei Ufer halt immer an dem Maschsee-Fest und da waren wir halt erst an dem einen, ist halt jetzt egal. Und dann schlendern wir da so rüber und dann sehe ich auf einmal, als wir dann zum anderen Ufer gegangen sind, wir hatten die 50-50-Chance. An welches Ufer gehen wir als erstes? Haben wir uns dann, ich weiß nicht, ob das das Südufer war, weiß ich jetzt, keine Ahnung. Und sind dann, wie gesagt, dann später ins andere gegangen und dann sehe ich da eine riesige Leinwand. Ja, und da lief nicht unter uns oder sowas oder alles, was zählt, da lief Bayern gegen Hamburg. Ja, ich konnte dann noch 7 Minuten live sehen. Und wie ich dann mitbekommen habe, es hätten sich auch mehrere unserer Anhänger bereit erklärt, inklusive Frauen, dass man das Spiel da hätte gucken können mit ein paar Cocktails und so. Aber na gut, der Fußballgott meinte es nicht gut mit mir. Ich habe dann die letzten 7 Minuten das... Jetzt kommt Douglas Costa. Er heißt Douglas Costa. Uli Wegner. Wie heißt der von Sky? Der Bayern-Fachmann? Na, eigentlich hat es Thomas Müller gesagt in diversen Interviews nach dem Spiel. Stimmt, ja, genau. Und ich habe dann das 5-0 von Douglas Costa noch gesehen und habe das Spiel dann am nächsten Morgen nochmal ganz komplett gesehen. Dann sehe ich um 9 Uhr, wenn ich dann aus dem Dornröschenschlaf dann auferwacht bin. Und das ist immer ein schöner Moment. Das war ein schöner Moment. Direkt aufgestanden und dann meine Aufnahme da gestartet. Das war wunderschön, weil die Frau musste ja schon wieder zum Junggesellenabschied. Da hatte ich ja freie Bahn. So ist es. So ist es natürlich. Und ja, war ein tolles Spiel, muss man sagen. Die Hamburger haben sich sehr, sehr gut angestellt, wie ich finde. Also zunächst, ja. Ja, absolut. Die haben gut dagegen gehalten. Es war schon klar, dass wenn Hamburg oder wenn Bayern irgendwann mal so den Schlüssel gefunden hat zum 1-0, also das habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das dann... Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein 5-0, aber dass dann kein Halt mehr ist, sage ich jetzt mal. Dann ist kein Halt mehr da, dann ist auch der Spirit gebrochen. Aber bei Bayern ist es ja auch immer so, oder der guardiolische Fußball ist ja so, dass wir halt immer den Ball haben und wir deswegen weniger laufen müssen. Der Gegner muss ja dann immer mehr rennen, muss dann den Ball herrennen, Haken schlagen, hier hinrennen, dahin rennen. Und das kostet einfach mehr Kraft so. Und das ist halt die Taktik dahinter, dass du den Gegner mürbe machst und müde machst dadurch. Und das hat dann halt seine Zeichen gezeigt dann. Und dann kam es 1-0. Wer hat das nochmal gemacht? Bernat, ne? Nee, Benatia. Benatia, genau. Benatia, so heißt er. Benicia. Genau, Kopfball. Ein bisschen auch so ein schwules Schwein. Ja, schönes Tor. War ein bisschen schlecht verteidigt da bei der Standardsituation von den Hamburgern, aber war schön. Das war nicht schlecht verteidigt. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, davor war der Ball im Aus, aber schwer zu erkennen. Also ich will jetzt nicht dem Schiedsrichter die Schuld daran geben, dass er dieses Ausspiel, sage ich jetzt mal, nicht gesehen hat. Ich sehe auch gerade Bayern mit 77% Ballbesitz. Ja gut. Über 90 Minuten. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass nur dieser vermeintliche Fehler des Schiedsrichters dazu geführt hat. Ist auf jeden Fall die Mehrheit, dass die Bayern gewonnen haben, ja. Es gibt aber eine Statistik, eine entscheidende Statistik aus meiner Sicht, wo der HSV vor Bayern München liegt. Fehlpässe. 84? Ja. Was schätzt du, wie viel haben die Bayern gespielt, wie viele Fehlpässe? In Prozent oder Anzahl? Anzahl. 84 HSV. Du wirst überrascht sein. Dann werden es wohl relativ viele sein. 27. 79. Das glaube ich. Das ja nicht. Ist so. Das sind die ersten Anzeichen, dass der FC Bayern dieses Jahr unten mitspielen muss. Ja, das ist ganz klar. Also, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt kommt's. Foul oder Handspiel? Wer hat da die Nase vorne gehabt? Naja, wir hatten Vidal auf dem Platz. Wir natürlich. Nein! Es sind die Hamburger gewesen. 12 Fouls oder Handspiel. Beim HSV könnte ich mir sogar 12 Handspiele vorstellen, muss man dazu sagen. Und die aus Bayern Panik. Mit 10. Aus Panik, weil sie gewunken haben. Nicht mehr. Und dann wurden sie angeschossen. Schön übrigens ja auch, pass auf, also die Statistik Foul, 10-12 für den HSV und gefoult ging 12-10 an Bayern. Gott sei Dank hat man das hier nochmal aufgelistet. So. Ja, Gott sei Dank. Das ist der Kicker. Kann man sich jetzt Qualitätszeitung anpassen. Du bist ja das laufende Sportbild Sonderheft, sagt man ja auch. Bei uns in den Straßen. So. Sicherlich. Ja. Nee, also war schon stark, was die Bayern da gezeigt haben. Ja, das muss man wirklich sagen. Die beiden Debütanten, Vidal, sehr gut gespielt, aber Douglas Costa, ja, du magst ihn, glaube ich, nicht so, ne? Moment, ich finde den schon gut, aber ich bleibe weiterhin dabei. Es ist jetzt alles noch in einem Rahmen, wo ich sage, ein bisschen übertrieben, diese Euphorie. Sage ich ganz ehrlich, weil ich fand, dass der zunächst nicht so stark gespielt hat und erst in der zweiten Halbzeit mit mehr Räumen einfach dann mehr Möglichkeiten hatte, sich zu zeigen. Weil in der ersten Halbzeit war der relativ gut abgemeldet. Und klar, er hat den Freistoß rausgeholt, ist gar keine Frage, das kann man ihm anrechnen, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da einen Überspieler gesehen habe. Das war schon sehr, sehr stark, er hat gute Aktionen gezeigt, möchte überhaupt nicht kleinreden, aber gegen einen anderen Gegner, wenn es lange 0-0 steht, dann will ich sehen, wie so ein Spieler ein Spiel drehen kann. Das sind für mich dann diese Spieler, wie zum Beispiel ein Arjen Robben, der dann halt einfach die Möglichkeit hat, mit einer Aktion so ein Spiel zu drehen. Richtig. Und die machen dann das Besondere aus. Ich meine, wenn du 3-0 gegen Hamburg führst, ja, dann weiß ich nicht, ob da das jetzt noch so hoch zu bewerten ist. Ich fand das schon stark, gerade diese Kunstflanke. Also es gibt ja nichts Blöderes, als mit einem Außenriss da die Flanke zu schlagen. Also ist ja viel zu umständlich. Nee, Douglas Costa macht das einfach und Müller netzt das Ding ganz easy ein. Also ich fand's schon ziemlich geil, aber vielleicht, oder mit Sicherheit gucke ich doch ein bisschen durch die bayovarische Brille. Nee. Das war großartig. Das war toll gespielt von ihm. Da brauchst du überhaupt nicht jetzt dich dafür rechtfertigen, dass du Bayern-Fan bist. Das war eine tolle Aktion. Aber wie gesagt, ich spreche dem ja nicht sein Fußballtalent ab. Gar keine Frage. Das ist ein hervorragender Mann und Guardiola hat ja auch gesagt, das ist so ein Spieler, nach dem sucht jeder Trainer. Der einfach im Dribbling so stark ist. Und das glaube ich auch. Ist alles gar keine Frage. Aber unter Beweis stellen muss er es gegen andere Clubs und nicht gegen einen hinten liegenden HSV. Weil, es ist halt einfach dieses 1-0 und spätestens dann das 2-0 natürlich. Aber nach dem 1-0 hast du einfach schon gemerkt, mir war klar, dass der HSV ja nicht zurückkommt. So, und das spürst du, glaube ich, auf dem Platz dann noch mehr. Und vor allem war ja die taktische Anweisung von Labbadia für die zweite Halbzeit ein bisschen offensiver das Ganze anzugehen. Und da hast du ja gesehen, sobald die Räume haben, die Bayern, ist Feierabend. Ist richtig. Die Dresdner gestern, ohne Scheiße, die haben schön mitgespielt. Das war so schön, dass die sich nicht hinten reingestellt haben. Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Wirklich, es hat einfach nur Spaß gemacht. Das Testspiel, das war für Dresden, damit sie einen Kredit abbezahlen können und nicht nur. 3,5 Millionen haben sie dadurch eingenommen, ne? Ja, 2 haben sie, glaube ich, gebraucht oder so. Aber es ist eine tolle Geste von den Bayern gewesen. Aber das Spiel kannst du natürlich nicht werten. Natürlich werte ich das Spiel nicht. Das ist totaler Quatsch. Aber ich habe da einen schönen Kick gesehen und habe da Joshua Kimmich gesehen, der wieder im Mittelfeld. Ja, jetzt sagst du es weiter um Dresden. Ja, mir egal. Es war eine Profimannschaft oder eine halbwegs funktionelle Profimannschaft. Voll Profimannschaft. Und der Kimmich, der hat da wirklich wieder ordentlich abgeräumt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kimmich neben Lewandowski. tatsächlich die beiden interessantesten Personalien für diese kommende anstehende Saison bei den Bayern. Weil Lewandowski, bin ich mal gespannt, ob der jetzt durchstartet endlich mal. Und Kimmich, ja, der sagt mir eigentlich ehrlich gesagt relativ wenig. Und man jubelt den hoch. Guardiola vor allen Dingen jubelt den mega hoch. Ansonsten war es das, war es ein schöner Kick, muss man sagen. Muss man sagen. So. Gab es sonst noch irgendein Spiel, wo du denkst, ja, außer natürlich Dortmund, ja, wenn wir man ganz alle auch, Spiele, nee, ich muss ja, schwellt mir ja gleich der Kamm. Also für mich waren andere Spiele viel interessanter als Bayern gegen Hamburg, weil da ist nichts Überraschendes passiert. Fast alle anderen Spiele haben mich auf die ein oder andere Weise überrascht, muss man fast schon sagen. Das sollte jetzt nicht heißen, so jetzt haben wir die Bayern besprochen, jetzt können wir ja nicht machen hier. Also. Natürlich. Das ist halt totaler Quatsch so. Mainz, Ingolstadt, was sagst du dazu? Mal kurze Sätzchen. Ja, Mainz war eigentlich zunächst die überlegene Mannschaft, hat dann so, aber trotzdem auch gesehen, ja, das Tor gekriegt und ein bisschen Schadenfreude war bei mir schon irgendwie dabei. Ich weiß nicht warum, irgendwie sind mir die Ingolstädter dann doch ein bisschen sympathisch geworden. Ja, der Coach ist natürlich hervorragend. Ich habe den beim ZDF Sportstudio, heißt es, glaube ich, mir Frühstücksfernsehen. Angeguckt. Frühstücksfernsehen, genau. Volle Kanne Susanne war, glaube ich, zu Gast. War er da? Nee. Ach, schade. Auf jeden Fall, Hasenhüttl heißt der. Unfassbar sympathischer Typ, den finde ich klasse. Deswegen ein richtiger Coach, ne? Ja, genau. Mensch, Coach, wie geht's so? Von so einem Typen lässt man sich in der Kreisliga sonst trainieren. Nicht von seiner Qualität, sondern so von seinem Typ mehr. Finde ich klasse. Ja. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck so. Also, das ist eine gefestigte Mannschaft, die aber, glaube ich, schon anfällig sein wird für das ein oder andere Türchen. Ich glaube, Mainz hat ja echt ein bisschen Pech gehabt. Aber ja, ich freue mich für Ingolstadt, dass sie das Ding gewonnen haben. Ja. Unterm Strich wären Unentschieden wahrscheinlich gerechter gewesen, aber Hinterseher trifft, der Neffe ist das von Hansi Hinterseher, wa? Richtig, der Neffe von Hansi Hinterseher. Der hat einfach das Talent in die Wiege gekriegt. Absolut, hat er auch gesungen nach dem Tor. Ja. Oh, du glaubst gar nicht, was bei dem 1:3 los war in Dresden. Bayern haben 3-0 geführt, dann hinten die letzten 15, 18 Minuten nur noch das Allernötigste getan. Und da gab es einen schönen Konter. Und dann haben sie auch noch den Starke ausgefummelt, der 10 Jahre bei Dynamo Dresden gespielt hat, von 6 bis 16. Und dann haben sie ihn ausgespielt, da den Starke und den Ball reingedrückt. Und das ganze Stadion ist ausgeflippt, der Torschütze, das war dieser Türke. Hat der das Tor geschossen? Der hat das Tor gemacht. Das ist kein Türke, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Syrer, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Dann dieser Fußball-Sportskamerad mit dem Migrationshintergrund hat das Tor gemacht. Der hat gejubelt, als wenn der gerade die Champions League geschossen hätte, gewonnen hätte. Also der Wahnsinn, das Rund ist ausgerastet. Schön. Wirklich wunderschön. Mir liegt ja da sehr viel daran, dass diese Vereine, Dynamo Dresden, Red Bull Leipzig, einfach Vereine mit Tradition endlich wieder in die Bundesliga kommen. Ja. Ich bin großer Leipzig-Fan. Hey, der Selke ist so eine Maschine. Schöner Mann auch. Ich sag dir eins, ich saß so im Stadion beim VfB und ich bin kurz davor gewesen, mir ein Leipzig-Trikot zu kaufen von Selke. Beim VfB warst du, wolltest den Selke? Ja, ich habe im Handy rumgesurft, wie ich es halt immer so mache, wenn ich im Stadion bin. Ja, hätte ich mir beinahe ein Selke-Trikot gekauft. Ohne Scheiß, gab's für 39 Euro. Aber dann habe ich gedacht, nee, ist ja kein Selke-Trikot. Aber Stuttgart ist doch deine Liebe. Gibt's da keinen? Ja, jetzt sag mal. Aber Leipzig und Stuttgart sind beide Vereine, also gerade Leipzig, ich mag den Rangnick, ich finde dieses Konzept, da einfach mal Millionen rein zu pulvern und alle in den Arsch zu ficken, das finde ich einfach super. Einfach zu sagen, hier, was willst du, kauf ich. Gibt es denn einen beim VfB, wo du sagst, den würde ich mitten drauflocken? Und jetzt sag nicht Alonso. Nein, aber jetzt sage ich dir was. Ich habe mir überlegt, eigentlich muss ich dir ein Stuttgart-Trikot kaufen und hinten Messi draufdrücken lassen. Aber nee, beim VfB... Ah, wer gefällt mir da richtig gut? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz... Kostic, oder? Nee, warte mal, lass mich mal kurz den Verein da... Ja, der Didavi, der macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß beim VfB. Stark, aber da muss man immer jetzt... Und Nürtinger, der kommt hier bei mir um die Ecke, kommt da aus dem Dorf. Dem muss man natürlich immer damit rechnen, dass er sich wieder Hat sich ja ins Knie gepackt. In der ersten Halbzeit wurde er mal übel gelegt und hat sich dann ans Knie gepackt. Dann habe ich schon gedacht, oh, aber sieht ganz gut aus. Ja, da horcht das Stadion auf, ne? Absolut. Gerade ich, da wo ich saß, da wurde viel aufgehorcht. bei den Kölnern. Ja. Ja, sag doch mal kurz, dass du bei den Kölnern warst. Ja, ich saß bei den Kölnern. Das ist viel, das ist sowieso der Tipp an alle Fußballstadiongänger, die jetzt nicht völlig durchdrehen, wenn da irgendwie die Aufstellung durchgegeben wird und ihre Hefte zerreißen und dann Schnips in die Luft werfen. Setzt euch am besten neben die Gästefans, denn die drehen halt völlig am Rad 90 Minuten. Fand ich sehr gut. Also vor allem, als dann mal ein Fan mit so einem VfB Stuttgart-Trikot aus dem Ausgang da rausgelugt hat und sofort mit Schlägen und Gegenständen bedroht wurde. Das fand ich, war eine sympathische Aktion der Kölner, muss man sagen. Ja. Also, aber ja, und dann gab es noch einen schönen Übergriff eines Ordners. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das muss ich mal kurz erklären. Also vielleicht wissen das die ein oder anderen Ultras. Aber ich habe mich die ganze Zeit gewundert im Gästeblock beim VfB, also für die Kölner, der Gästeblock, der war vorne komplett frei. Ja, also die ganzen Fans standen nur hinten. Vorne waren drei Reihen frei. Ja. Und dachte ich, was ist das denn für eine Kacke? Und auf einmal, so 5 Minuten vor Anpfiff, kommt so eine ganze Karnevalskapelle da reingelatscht mit Trommeln und Fahnen, wie so Gladiatoren. Es wird wirklich ein Gang frei gemacht für diese Jungs. Und die marschieren da halb vom Mump mit Sonnenbrillen nach vorne. Dann dachte ich mir, das sind hier offensichtlich die Tonangeber. Und zwei von denen sind einfach schnurstracks auf den Zaun losmarschiert, über den Zaun geklettert. Ich dachte mir, was geht denn jetzt ab? Sofort sind Ordner reingestürmt und haben sich einfach mit den Ordnern geprügelt. Ich kann ja nicht sagen, was das für eine Aktion ist, aber wirklich einfach nur zum Zaun drüber gestiegen, Ordner kommen, geprügelt, das war's. Habe ich mir gedacht, Mensch, hat sich aber gelohnt, du. Also, ja, die Reise. Ja. Ja, aber ich habe mit vielen Kölnern im Parkhaus noch gequatscht, weil ich stand ja so 3,5 Stunden im Parkhaus. Ja. Und übrigens, das kann man vielleicht auch noch sagen, die einhellige Meinung der Kölner ist, dass man dieses Jahr die Überraschungsmannschaft der Liga werden könnte. Also jedenfalls mit denen ich gesprochen habe. Da wurde das ein oder andere Mal schon Platz 6 in den Mund genommen, was natürlich vielleicht... Platz 7 wäre, glaube ich, ein bisschen charmanter und genauso realistisch. Ja, übrigens beim VfB, letztes Mal, als ich da war, nach dem Manchester City-Sieg, gab es eine Tendenz Richtung Champions League. Mhm. Diesmal, kein Scheiß, direkt wieder Abstieg. Das wird nix. Ich stand in der Würstchenbude und habe bestimmt bei 5 Leuten so ins Gespräch reingelauscht und alle, ah nee, das kannst du vergessen, ja da fehlt ja der und hier brauchen wir noch Spieler, das wird dieses Jahr nix. Die sind schlechter als Hamburg, wirst mal sehen, die fahren nächste Woche mit 4-0 nach Hause. Also das ist ein komisches Volk. Wenn ich immer, ich bin jetzt auch am Samstag wieder im Stadion bei Hannover gegen Leverkusen und wenn man sich dann da irgendwie neues Bier holt oder so, die wirklich fachlich unprofundesten Aussagen bekommst du im Stadion. Und das ist einfach so, die dümmsten Idioten sind im Stadion anscheinend. Ja, da und manchmal auch bei der ARD ist mir aufgefallen, da gibt's in den Halbzeitinterviews auch das eine oder andere zum Schmunzeln. Da immer. Ja, sicherlich. Ja, aber es gab ja noch mehr Spiele, Chris. Darmstadt gegen Hannover 96, der Schuh drückt so ein bisschen zeitlich. Das Spiel habe ich natürlich mit meinem Kumpel hier in der leeren Bude geguckt und Jusin Heller. Jusin Heller, also im Prinzip müsstest du den jetzt sofort kaufen. Weil entweder bricht der komplett ein, wenn der gegen richtig gute Gegner antritt, kann sein. Aber wenn er sich da auch noch so wacker schlägt, dann wird der richtig teuer. Also den Jusin Heller, den musst du jetzt verpflichten noch, ratzefatze. Ich hab hier noch eine interessante Statistik, denn Marcel Heller war nicht der schnellste Spieler dieses Spieltages. Karim Bellarabi war 0,5 km/h schneller. Das glaube ich ja gar nicht. Nico Schulz. Und Aubameyang? Aubameyang 0,3 km/h langsamer als Bellarabi. 34,3 km/h war Pierre-Emerick Aubameyangs... Pierre-Emerick Heller. Geschwindigkeit. Und Nico Schulz, der ja jetzt zu Gladbach gegangen ist, mit 34,3 km/h zweitschnellster Spieler des ersten Bundesligaspieltags. Sagt mir gar nichts, der Typ. Und jetzt sage ich dir noch was. Ja. Ein anderer Gladbacher war der fünftschnellste. Andreas Christensen. Christensen heißt er, wa? Ja. Also hat Gladbach jetzt 2 Innenverteidiger. Mhm. Der Nico Schulz ist doch ein Innenverteidiger, oder? Ich kenne den, habt ihr noch nie gehört, den Namen? Ja, doch, den kennt man. Überall wird von dem geredet. Ist das ein Innenverteidiger? Nee, ist ein Mittelfeldspieler. Ist ein Mittelfeldspieler. Ist egal, auf jeden Fall haben sie 2 feilschnelle Spieler jetzt da bei Gladbach. Bei 96 gegen Darmstadt, da kann ich jetzt nur persönlich sagen, dass das nichts war. Von Hannover? Ja. Ich muss sagen, als ich den Frontsec da wieder gesehen habe, da denke ich mir immer so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der länger als den 7. Spieltag durchhält. Das ist das, der wirkt, Das ist der Götze unter den Trainern. Der wirkt einfach da nicht, der gehört da nicht hin. Und man denkt auch immer, vielleicht, nee. Es ist fürchterlich, dieser Frontsec. Das ist für mich kein Bundesliga-Trainer. Ich sag dir eins, wenn ihr hier Peter Neururer holen würdet, das wäre für mich die bessere Wahl gewesen. Das ist einfach nur lächerlich, dieser Frontsec. Und dann hat die auch noch dieser Erdinsch einen Elfmeter verschossen. Hast du den Elfmeter gesehen? Ja. Wie kläglich. Und wie geil der Darmstädter dann danach noch hingerannt ist und ihn erstmal zusammengekrischen hat. Wie Sobotic damals in Robben zusammengeschrien hat. Stimmt. Weißt du das noch? Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Als Robben einmal in seiner Karriere einen Elfmeter verschossen hat. Echt? Und dann kommt da auch noch der Sobotic angerannt. Da verschießt er einmal in seinem Leben irgendwas. Naja. Ja, aber der die Türkenfront, sage ich jetzt mal bei euch, ist ja relativ groß. Liegt das daran, dass euer ehemaliger Trainer da schon ein bisschen... So der Karaman und so, das sind ja Spieler aus der Jugend, aber die hat dann der Korkut hochgezogen und ja jetzt der Erdinsch. Den haben sie ja neu geholt, wa? Ja, neu geholt. Aber der Karaman macht einen ganz guten Eindruck. Karamals nennt man den bei uns. Ja, ist ja lustig. Der macht einen ganz guten Eindruck, oder? Der macht wirklich einen guten Eindruck. Ja, der hat ein gutes Stellungsspiel und macht einen sicheren Eindruck, absolut, ja. Mich wundert halt, was ich mich wirklich immer frage, ihr habt ja ganz gute Spieler eigentlich so dabei. Es fällt mir immer. Klaus und so und Pripp ist ja alles gar nicht so schlecht. Ja, auch der Sané, was ist mit dem eigentlich? Warum? Er ist jetzt erstmal kaputt. Aber ich meine, da hat man da auch so das Gefühl, dass der seit Jahren kurz vorm Durchbruch steht. Ja. Und der Marcelo hat mir ganz gut gefallen. Also alles schlecht. Marcelo ist sowieso immer nicht schlecht, ja. Fand das nicht ist schlecht. Alles nicht schlecht. Und der Zieler war wieder stark. Der Benchop, was hältst du von dem? Der hat das Tor gemacht? Ja, der hat das Tor gemacht. Weiß ich nicht, ob den nicht eventuell jeder andere Keeper aus der Liga gehalten hätte. Aber nee, egal. So, er hat das Tor gemacht und den fand ich ganz gut. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war dann die Phase, wo wir dann Konferenz geguckt haben. Wir haben dann zweite Halbzeit dann nicht mehr 96 nur geguckt, sondern haben dann die Konferenz geguckt und ja, haben dann natürlich das Tor gesehen und dann alle Spiele, alle Tore, dann nochmal Zusammenfassung 96 und das ist alles wirklich nicht schlecht. Ich sag euch noch eins, dass ihr den Bittencourt für so wenig Geld abgegeben habt. Das versteht kein Mensch. Ich habe den da gesehen. Ja. Der Bittencourt, das war ein Spieler, der immer aufgefallen ist. Ich fand den phänomenal gegen Stuttgart. Auch wenn er jetzt bei den Noten nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Ich glaube, nur eine 3 bekommen hat. Aber den fand ich Bombe, den Typen. Kann ich nicht nachvollziehen, warum warum Hannover den so billig abgegeben hat. Völlig unverständlich. Verstehe ich auch nicht. Er kam wohl mit Frontzeck nicht so gut aus und er sollte dann wohl auch den Verein verlassen und das hatten sie dann wohl auch. Duffner hat noch seine letzte Entscheidung getroffen. Ja, genau. Jetzt haue ich über 96 nochmal ein richtiges Ei ins Nest. 50 Bewerbungen gibt es auf Duffner Stelle. Genau, 50 Bewerbungen und Kind hat gesagt, es hat immer noch keine Eile, alles gut. Ja, natürlich. Manager. Ja. Werder Bremen gegen Schalke 04, da habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, man kann ja auch nicht alles gucken, aber die Bremer haben gut gespielt, ohne Frage, gar keine Frage. Vielleicht sogar ein bisschen zu hoch das Ergebnis, aber die Schalke haben das getan, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, sie starten gut in die Saison. So, sie haben im DFB-Pokal wirklich überragend gespielt und haben jetzt die Bremer, die du ja auch nicht einfach mal so wegputzt, 3-0 geschlagen. Ich fand's gut. Die Santo nicht so stark, ne? Nee, aber das war für ihn, denke ich mal, schwierig, damit diesem Gegenwind zurechtzukommen. Aber was man eigentlich sagen kann, ist, dass Schalke so gespielt hat, wie man das in den letzten Jahren eigentlich immer von Schalke erwartet hat. Die haben die Torchancen genutzt und haben, also ich fand jetzt nicht, dass sie Bremen unbedingt an die Wand gespielt haben, aber das war ein sehr, sehr stark, unterm Strich ein sehr, sehr starker Auftritt von Schalke, der eigentlich genau das widerspiegelt, was Breitenreiter ja vorgegeben hat. Man möchte attraktiver spielen tolles Spiel von Schalke. Bisschen merkwürdig, wenn man da hinten den Rita in meiner Verteidigung sieht, da denkt man schon, der hat auch seit 10 Jahren schon seinen Zenit überschritten. Oh, nö, ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen, aber natürlich mega, mega bitter, dass der Nastasic sich so schwer verletzt hat. Ne? Achillessehnenriss, das war's dann wohl erstmal. Man muss noch was zu Rita sagen, das ist zum Beispiel auch so ein Spieler, da hätte ich mir gewünscht, dass der VfB da zuschlägt. Das ist genau so ein Mann. Ich weiß nicht, was kam der ablösefrei von Freiburg oder was? Ja, ich glaube, weil sie abgestiegen sind irgendwie oder so, ne? Ja, also wenn du gut, hat natürlich bei Schalke bessere Optionen und wahrscheinlich hat auch Schalke ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung, aber gerade solche Leute denke ich mir so immer, es muss doch möglich sein, so jemanden für einen VfB zu verpflichten, aber offensichtlich nicht. Nee, leider. Merkwürdig. Das denke ich mir bei Hannover aber auch oft. Ja, Hannover ist da, ja, genau, auch so ein Verein. Oder wie jetzt bei dem Coleman. Man muss auch noch sagen, zu Schalke, der Sané ist auch ein Typ, also jetzt nicht nur aufgrund seiner Vorlage gegen Bremen, das ist mir letzte Saison schon aufgefallen, das ist, glaube ich, auch ein Typ, der uns in den nächsten Jahren noch viel Spaß machen wird. Denke ich auch, ja. Also der hat ja zumindest jetzt mit seinen, wie alt ist der, 19 Jahre oder so, ja, sowas. Also so gute Anlagen, den musst du eigentlich lange verpflichten. Der hat nur noch bis 2017 Vertrag, also eigentlich müsst du da gleich ran an den Tisch, ja. Ja, nee, der ist wirklich überragend. Draxler ist mir jetzt wieder gar nicht aufgefallen. Nee, ich habe aber auch nur die Zusammenfassung gesehen, logischerweise. Ja. Deswegen kann ich jetzt hier nicht sagen, ob der gut oder schlecht war, aber ist mir jetzt in den Zusammenfassungen auch nicht weiter aufgefallen. Aber wie gesagt, schwierig, also, das einzuschätzen. Die Schalker muss man auf dem Radar haben, oder? Ja, bei Schalke mache ich immer so ein Fragezeichen. Das kann aber auch irgendwie immer sich schnell, oder kann immer schnell kippen bei Schalke, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, das, was wir bislang gesehen haben im Pokal und jetzt gegen Bremen, das ist vielversprechend. Vor dem Spiel, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob man es merkt. Nee, das ist eigentlich nicht aufgefallen. Wenn du jetzt gegähnt hättest oder so, aber so ging's. Ja, dann schon, aber so. Vor dem Spiel oder beziehungsweise ab 14 Uhr geht ja bei Sky immer diese Vorberichterstattung los und da gab es auch ein Interview mit Jacques Cousteau Breitenreiter. Ja. Und er wirkt sehr, sehr, sehr selbstbewusst und hat auch gesagt, ja, direkt als die Anfrage kam, da wusste ich, da kann ich was bewegen. Nicht, ja Mensch, das ist eine Ehre für mich, diesen Verein zu trainieren. Nein, da kann ich was bewegen für den Verein. Also er wirkt sehr, ja, er wirkt sehr gewandelt so zu seiner letzten Station. Wo war er nochmal? Bei Paderborn? Ja, absolut. Die ja momentan die Scheiße am Fuß haben in der zweiten Liga. Hast du die Scheiße an der Scheiße? Dann hast du Scheiße am Schuh. 6-0 gegen Sandhausen verloren. Was ist da los? Ich habe das Spiel verloren? Mir angeguckt. Und 5-0? 6-0 haben sie verloren. 6-0? Ich habe mir das Spiel angeguckt und ja, fast nicht vorstellbar, wie die, das war ja nicht diese Mannschaft, die in der Bundesliga gespielt hat, aber ja, das wirkt halt wie eine schlechte Zweitligamannschaft, Paderborn. Man muss dazu sagen, Sandhausen hat irgendwie gerade einen Lauf. Also das ist auch für viele unerklärlich. Die haben ja den Punktabzug bekommen noch vom DFB, hätten sonst 9 Punkte aus 3 Spielen. Mhm. Ja. Also haben sie aus 3 Spielen paradoxerweise 8 Punkte. 6 haben sie. 6? Ich denke. Die haben 3 Punkte Abzug bekommen. Ich denke nur ein. Nee, 3. Ach so. Die haben 6 Punkte jetzt. Jetzt gucke ich nochmal nach, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Das könnte man ja, also das geht ja gar nicht. Sandhausen, 3 Siege, 6 Punkte. Guck an. Deutet auf mich, deutet für mich darauf hin, dass man 3 Punkte abgezogen bekommen hat. Da könntest du sogar richtig liegen. Oh, ja. Und Rasenballsport natürlich auf Platz 2. Lauert hinten hinter VfL Bochum. Ja. Ja. Also der Breitenreiter wirkt ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob diese Veränderung gut ist. Ich habe da so eine kleine, als wir dann diese Geschichte geguckt haben, habe ich zu einem Kollegen gesagt, wie heißt denn der André Breitenreiter? André, ja. Der heißt André. André Breitenreiter kann man so ein bisschen, die Metamorphose von André Breitenreiter ist so ein bisschen gleichzusetzen mit der Metamorphose von Borussia Mönchengladbach. Immer ein schöner, sympathischer Verein, immer alles nett, alles taco, aber dann auf einmal kommt die größere Aufgabe, die größere Mission, und dann wirst du so ein bisschen Arschloch, so weißt du. Aber ich glaube, dass du auch ein gewisses oder mit einem gewissen Auftreten dafür sorgen musst, dass die Vögel dir da in Gelsenkirchen nicht auf der Nase rumtanzen. Weil, ja, richtig, richtig. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem gewesen bei Schalke, dass die dann sich schon so ein bisschen zum FC Hollywood 2 entwickelt haben. Also dass da viel Unruhe in der Mannschaft war. Wie der Breitenreiter das Training steuert, wie er da am Trainingsplatz steht? Nee, wie soll ich das sehen haben? Hast du das mal gesehen? Ja, weiß ich nicht, irgendwie, also wenn du da mal wieder Sky hast, dann wirst du das sehen. Guck ich mir alles an. Wenn du dann SSN hast, du die mal wieder da nach Gelsenkirchen schalten, SSN, ans Training. Das klingt ja fast nach ans Trainingscenter. Dann steht er immer mit Brust raus und den Händen hinterm Rücken verschränkt. Mhm. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an eine Person, an der man sich gar nicht erinnert fühlen mag. Leiten wir lieber über zum Aufspruch. Oder dahin, ja. Augsburg-Hertha. Kann ich dir leider nicht so viel zu sagen, außer dass die Hertha da einen guten Job gemacht hat. Ja, Augsburg, ist es für mich das passiert, was ich so ein bisschen vermutet habe, dass Augsburg jetzt in diese Phase eintreten könnte, wo man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja. Es wurde im Vorfeld immer so vom Gute-Laune-Club Augsburg gesprochen und so, aber ich fand, dass man auch beim Weinzierl schon gemerkt hat, dass er nicht mehr ganz so entspannt ist. Er war sehr, sehr aufgebracht die ganze Zeit, viel mit dem Schiedsrichter gehadert. Das ist für mich immer so ein Moment, wo ich so denke, ja, klar, es gibt hier und da Fehlentscheidungen, aber das ist auf beiden Seiten meistens so, also es gleicht sich meistens aus. Und ja, es gab ja diesen großen Aufreger und es wurde ja fast schon zur spielentscheidenden Szene gemacht, als Bobadilla da kurz vor Schluss die gelb-rote Karte, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit, muss man sagen, die gelb-rote Karte bekommen hat. Ich würde sagen, das kann man so schon pfeifen. Also da braucht man sich nicht groß aufregen. Beim ersten Mal knallt er dem Typen eine, sein Gegenspieler. Und beim zweiten Mal springt er halt da rein wie ein Ochse. Und der Weinzel sagt danach halt, ja, der wollte sich schützen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit, wenn man dann einfach mit voller Wucht in den Gegner springt, wenn man sich vorne ich verstehe, was er damit sagen will. Und davor, das war mit Sicherheit auch ein Foul. Aber sich jetzt daran aufzuhalten, dass diese gelb-rote Karte dafür gesorgt hat, dass Hertha dann 5 Minuten später und vor allen Dingen erst in der zweiten Halbzeit da das 1-0 macht. Also für mich war da eher die Abwehr relativ scheiße, wie sie gegen Kalou, ich glaube Kalou hat den Elfmeter geschossen und hat auch glaube ich den Elfmeter rausgeholt, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er getroffen hat. Und der Kalou, das war glaube ich das erste Spiel, was ich von ihm gesehen habe, wo er einen guten Eindruck auf mich gemacht hat, muss man sagen. Also mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht für Augsburg. Ich denke auch. Und vor allen Dingen für Berlin. Ja, Berlin wird wahrscheinlich so Mittelmaß bis im besten Abstiegskampf. Falle, oder? Mittelmaß bis Abstiegskampf. Irgendwo da werden sie sich einpendeln. Leverkusen-Hoffenheim. Das Comeback der Grand Dame der deutschen Stürmerkunst. Kevin Kurani, ja, ein bisschen misslungen, möchte man fast meinen. Also ich glaube, hat eigentlich gar nicht geklappt. Ja, nee, das war nicht so. Also Kurani hat kämpferisch eine gute Leistung gezeigt. Das muss man auch erwähnen, weil das wichtig ist und das war auch immer ein Wesenszug von Kevin Kurani, dass er halt ein akribischer Arbeiter war, der immer mitgemacht hat, nach hinten gegangen ist. Es ist ein Schwabe. SKK 22, sag ich nur. Hoffenheim ging ja auch in Führung und dann ist das passiert, so gefühlt, was in Leverkusen ganz oft passiert, auf einmal spielen die einen Fußball, von dem man eigentlich gar nicht ausgeht, dass die so einen Fußball spielen können. Also weiß nicht, Leverkusen überrascht mich ganz oft, weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber meistens denke ich so, ja, Leverkusen ist ein solider Club, der von mir aus so um Platz 6, 7 irgendwie rumspielt und dann überraschen sie mich immer wieder. Apropos Leverkusen, gleich gibt es ja das große Aufeinandertreffen zwischen Lazio Rom und Bayer 04 Leverkusen, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, ich muss aber noch kurz dazu noch was sagen. Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen. Achso, ja, dann mach erstmal du jetzt. Ja, ich finde auch, dass die Leverkusener, da kommt ja jetzt noch dieser Aranguez, wie heißt der? Aranguez? Ja, ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Über den kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Man hört aber, dass der Bursche ein richtig guter sein soll. Also der wird die Mannschaft nochmal verstärken. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn der heute mit dabei ist bei dem Champions League Qualifikationsspiel. Und jetzt habe ich hier gerade mal die Starting 11. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, kann man das nicht schon einsehen? Was? Naja, wer es die Aufstellung ist. Stimmt. Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal was zur Bundesliga sagen. Kann ich dir sagen, er spielt nicht von Anfang an. Okay. Wer spielt im Sturm? Kiesling, genau. Und was auch interessant ist, finde ich, dass der Tah wieder in der Defensive spielt, weil da hat man so ein bisschen gemerkt, dass der vielleicht noch... Wirkt ein bisschen hüftsteif, ne? Ja, braucht noch ein bisschen. Ja, aber na gut. Aber nichtsdestotrotz, den Wendell hinten, den Verteidiger, finde ich stark. Ach, der ist Bombe. Der Leno ist natürlich, da braucht man nichts zu sagen. Mit Kramer und Bender hat man da wirklich schon eine super geile Defensive oder ein defensives Mittelfeld. Mhm. Das finde ich echt stark. Çalhanoğlu, Bellarabi, Son. Was? Und vorne dann den Kiesling oder den von Freiburg, den Schweizer. Ja, von dem halte ich aber nicht so viel. Memedi, meinst du? Memedi, ja genau. Ich wollte auf einen anderen Spieler zu sprechen kommen. Doch, den fand ich stark. Der ist gut. Der Memedi ist gut. Ich meine den Drimmitsch, den sie abgegeben haben. Ja, von dem halte ich nicht so viel. Da haben sie, glaube ich, 9 Millionen für gekriegt oder so von Gladbach. Die lachen sich ins Fäustchen. Der Rudi, der lacht sich ins Fäustchen. Du. Ja, ähnlich wie damals, also als Mo Abdelau zum VfB gegangen ist. Ja. Leverkusen ist für mich ein Champions League Anwärter, ohne Frage. Ohne Frage. Ich mag den Trainer. Ich weiß, ihr mögt den nicht so, Pocho und du. Das liegt in der Frisur. Ich mag den. Ja, der würde auch sehr gut zu Red Bull Leipzig passen. Oh, das wäre so schön. Hat der nicht mal sogar Leipzig trainiert? Ich glaube, oder? Oder war das Salzburg? Oder Salzburg oder irgendwas zwischendrin. Ja. Das liegt zwischen Leipzig und Salzburg. Basel. Bitterfeld. Oh, wenn man vom Teufel spricht, wir haben ein neues Mitglied in unserer Tippgruppe. Also, er war von 2012 bis 2014 Coach bei Red Bull Leipzig. Salzburg. Siehste. So, haben wir das auch noch geklärt. Aber wir haben noch mehr Spiele. Hanse 101 ist jetzt bei unserem Tippspiel. Es ist nie zu spät, bei unserem Tippspiel mitzumachen. Wir grüßen dich, Hanse. Wir kommen doch gleich zum Tippspiel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja. Hast du noch was zu Leverkusen zu sagen? Ja. Und wie ist denn jetzt kurz dein Tipp für das Champions-League-Spiel? Ja, mein kurzer... Also ich kann Lazio so schwer einschätzen. Ehrlich, Junge, ey. Ja, du kannst ja wahrscheinlich Lazio auch nicht so gut einschätzen. Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass Leverkusen nicht hoch verliert, ja, und sage jetzt mal 2-1, aber ich kann absolut Lazio nicht einschätzen. Wer spielt denn da? Warte mal. Wenn das der einzige Spieler ist, der mir Sorgen machen muss, dann geht's. Also Berisha im Tor, Pasta, ja. Macaroni, Pasta, De Vrij, ja, Mauricio. Dann würde ich sagen, Sogar ein Hur oder was? Lulik, Onazi, ja. Onazi heißt der, nicht Onazi, sondern Onazi, Pigali, den kennt man natürlich, Parolo, ich glaube, das ist der Antreiber mit seinen Parolen, Kandreva, Klose, nie gehört den Namen, und Philippe Andersson. Klingt jetzt nicht unbedingt... Ja, schwierig zu sagen. Ich sag mal 2-1 für Lazio im Hinspiel, 0-2 oder 2-0 im Rückspiel, Leverkusen ist weiter. Ja, normalerweise würde ich sagen, völlig falsch, aber du hast mich ein bisschen eingeschüchtert seit dem ersten Tippspieltag. Aber ich sage dennoch 1-1 für Leverkusen. Ach, das wäre mir lieber. Verstehst du? Sicherlich. Ja, ey. Was denn? Jetzt kommen wir zum Main Event des Spieltages. Natürlich. Das war Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe mich ja wirklich sehr gefreut auf dieses Spiel. Schwein. Was denn? Das ist ja wieder ein Shoot gegen den nicht anwesenden Pocho. Wieso? Ist dir auch aufgefallen, dass Thomas Tuchel mir tierisch auf den Sack geht? Immer noch. Ist auch mir das aufgefallen, dass er dir auf den Sack geht? Ja. Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Der ging mir, also das war das Schlimmste am Dortmunder Spiel. Ich muss jetzt mal wirklich was sagen. Thomas Tuchel, der hat ja der ist ja stigmatisiert worden von den Fußballfans in den letzten Monaten, in dem er sein Sabbatical hatte. Und jetzt hat er wirklich alles dafür getan, um aus dieser Ecke raus zu strampeln. Er hat doch dieses tolle Interview gehabt, in dem er sagte, ja, ohne Jürgen Klopp, da wäre dieser Erfolg gar nicht möglich gewesen. Er hat die Spieler richtig beraten, trainiert, leben lassen. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne Jürgen Klopp. Und da hat er auch recht. Mhm. Da hat er recht. Ich finde, das eine tolle Aussage. Ich fand auch seine Pressekonferenz, als er das erklärt hat mit Weidenfeller. Aber, pass auf, ich nehme dem das nicht ab. Ich habe das Gefühl, dass er da versucht, irgendwie so ein bisschen gerade die Face-Rolle einzunehmen, um hier mal Wrestling-Sprech einzubringen. Er ist durch und durch ein Heel, versucht aber gerade ein Face zu spielen. Und ich habe neulich jetzt hier irgendwo einen Vergleich gelesen, ob Tuchel wie Kinski ist. Und mit Sicherheit nicht so intelligent, aber vom Gemüt her glaube ich schon, dass das in dieselbe Richtung geht. Ja. Sport1.de tituliert mit der Headline Cool, locker, Tuchel. Naja, also Tuchel erfindet sich neu. Locker. Mhm. Ja, Tuchel erfindet sich neu. Oder lügt er einfach nur dem Fan was in die Tasche? Aber der Erfolg gibt ihm recht. Das ist das, was zählt. Er bombt da mal kurz Gladbach mit 4-0 aus dem Stadion. Ja. Tolle Leistung. Auch, absolut. Ich habe auch beim ZDF Sportstudio gesehen, da hat man Grafiken eingeblendet und die Unterschiede zum Klopp-Spiel gezeigt. Und das wäre mir natürlich nicht aufgefallen, wenn man es mir nicht so gezeigt hätte. Und das ist absolut richtig. Er spielt zwar offensiv nach vorne, aber er macht nicht so ein Harakiri wie Klopp. Sprich, ja, man sieht ganz oft, dass Reus eigentlich auf dem Weg nach vorne ist und Vollgasfußball spielen will, ja, und dreht dann aber wieder ab und wartet halt, bis er eine Anspielstation hat, spielt vielleicht auch nochmal hinten rum. Es ist eher eine kontrollierte Offensive und ja, das könnte diesem ganzen Kader wirklich den entscheidenden Schritt nach vorne bringen, den sie jetzt brauchen nach dieser schlechten, ja, Saison, weil die Spieler, um eine sehr gute Saison zu spielen, hat Dortmund aus meiner Sicht. Und also machen wir eigentlich wieder unsere High and Low Lights? Nee, ne? Weil wie auch immer, rein zeitlich schaffen wir das ja schon gar nicht mehr, denn wir sind jetzt schon 5 Minuten über die Zeit. Aber definitiv ginge mein Lichtblick des Spieltages ganz klar an, und es geht nur an diesen Spieler. Und ich, hä? Nein! Völlig falsch. Weigel. Ja, ich habe das Spiel nicht komplett sehen können. Ich habe noch kein Sky, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Ja, wie ist denn eigentlich Bild Plus? Erzähl mal kurz. Oh ja, da kann ich vielleicht noch mal kurz was sagen. Für alle, die sich gerade überlegen, es gibt ja jetzt die Aktion für 2,35 Euro. Kannst du Bild Plus abonnieren. Ist also, das kann man schon mal machen. Ja, aber es ist unfassbar nervig. Nach jedem Spiel, das man sich anguckt, die Zusammenfassungen sind so 5 bis 7 Minuten lang, gibt's einen scheiß Werbespot. Und es wäre vielleicht noch aushaltbar, wenn es immer ein anderer wäre. Aber es ist immer wieder derselbe Werbespot. Ich habe jetzt einen Spieltag von VW, wo dieser kleine Junge da den Golf kriegt und vorher geht der alte Golf kaputt. Immer wieder die gleiche Scheiße. Es ist unerträglich gewesen. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt gucke ich ARD, Sportschau. Ja. Fuck off, so habe ich es auch gesagt. Ich bin dann später trotzdem wieder zurück zu Bild Plus, weil ich halt zweite Liga noch gucken wollte vom Sonntag und so. Das ist dann ein bisschen schwierig, weil da gibt's ja keine Sportschau, jedenfalls nicht, als ich zu Hause war. Auf jeden Fall, ich kann nur jedem davon abraten, sage ich ganz ehrlich. Also für 99 Cent kann man es von mir aus mal machen, aber mir geht das auf den Sack. Also das, ganz ehrlich, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt hole ich mir Sky. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine ganze Saison mir das so angucke. 2,35 Euro für einen Monat oder was? Ja, der Preis ist ja prinzipiell okay, aber ich zahle doch nicht 2,35 Euro, um danach gefühlt 53 Minuten Werbung zu sehen, wenn ich mir die erste und zweite Bundesliga angucken möchte. Ja. Und das ist wirklich auch, du guckst dir ein Interview an, du möchtest dir ein 1-Minuten-Einspieler-Interview angucken, kommt da vorne Werbung. Und nach der Werbung kommt immer noch, dass diese Scheißliga von VW präsentiert wird und nach der VW-Scheiße kommt... Nee, dann kommt immer noch diese Bundesliga-Hymne da, wo sie dann im Stadion diese Flaggen von allen Vereinen, bei jedem Video. Es ist zum Verrücktwerden. Okay. Die Qualität der Übertragung ist gut, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich mag sogar die Kommentatoren, da sind noch Altbekannte dabei von Arena damals und noch ganz früher welche von RAN. Das machen die auch alle ganz gut soweit, wobei man sagen muss, es gibt auch Scheiß-Moderatoren oder Kommentatoren, wie auch immer man das jetzt hier nennen will. Aber ich kann jetzt niemanden zu Bild Plus raten. Lieber einfach mal einfach 100% mehr ausgeben und sich Sky holen. Okay, also Julian Weigel, meine Entdeckung des Spieltages. Nie gehört, kam von 1860 München und sah und siegte. Wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Sicherlich. Ein wirklich großartiges Spiel. Ich finde ihn wirklich phänomenal, den Burschen. Ansonsten, meine Frage an dich, war das der richtige Wachrüttler zur richtigen Zeit? Also ich meine, gefühlt haben ja die Gladbacher und auch Pacho, die haben ja nur noch die Champions League im Kopf. Da geht's ja ich nur noch... Ich glaube... warte mal, was bekommen wir in der Auslosung? Bekommen wir Barca, ManU? Ach nee, die können ja gar nicht, oder? ManU? Die haben sich ja noch nicht qualifiziert. Stimmt. Egal, Man City oder Chelsea, wen bekommen wir in der Gruppenphase? Es ist ja nur noch Champions League, aber Kinder, mal ganz im Ernst, ihr könnt ja gerne Champions League spielen, ihr könnt ja auch gerne die Gruppenphase überstehen, aber wenn er dann am Ende in 2, 3, 4 Monaten in der Bundesliga auf Rang 12 steht, naja, gute Nacht, Johanna, sag ich da mal, ne? Ich glaube, dass das im Umfeld mit Sicherheit eine Rolle spielt, aber hab nicht das Gefühl, dass Favre oder Eberl da sich ein bisschen von blenden lassen. Also der das, Eberl. Ich glaube das nicht, dass die sich davon... ich war immer ein großer Eberl-Fan. Absolut, du hast ihn ja auch bekocht. Du hast den Transfer damals mit Günter Netzer, oder wer war das? Günter Netzer, ja. Ich habe den damals möglich gemacht, den Transfer, als ich für Maxi Eberl gekocht habe. Aber die letzten Interviews... rund um den DFB-Pokal, rund um das Spiel jetzt, nach dem Spiel und vor dem Spiel, BVB gegen BMG, Aber was fragen die Leute? Es ist schon völlig klar. Er weiß auch selber, dass er einen guten Job macht, dass er anscheinend gute Transfers tätigt. Aber was fragen die Leute? Ich finde die, ja, schon, aber es sind halt immer wieder diese Fragen, die dann auch diese Antworten provozieren, die er dann gibt. Ja, aber. Und dennoch muss man halt einfach sagen, ja, die haben doch eine hervorragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren, gemeinsam Favre und Eberl. Und jetzt ist es halt so, dass du gegen Dortmund, gegen ein extrem starkes Team spielst auf einmal, mit einer neu zusammengesetzten Mannschaft. Es fehlt so ein Typ wie heißt er denn? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Max so Kruse oder Kramer oder was? Ja, beide. Max Kruse und Kramer sind zwei wichtige Spieler gewesen, die dafür. Der Kramer hat ein gutes Spiel gemacht für die Wölfe. Was? Der Kruse, ja. Der Kruse hat ein gutes Spiel Vorlage gemacht gegeben. In der Abwehr fehlen dir wichtige Leute. Ja, der Rodriguez, da haben wir ja noch im Vorfeld, Dominguez, da haben wir ja noch im Vorfeld drüber gesprochen, ob der wichtig ist, dass der da hinten drin steht. Und Potschok sagt, Scheinbar, ist schon wichtig, aber kann man kompensieren. Stranzler hat, glaube ich, auch gefehlt. Ja, der hat auch gefehlt. Ganz der wichtiger Mann. Ja. Also es sind ein paar Umstände zusammengekommen, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass man jetzt hier nicht so gut aussah. Es wird sich halt zeigen, wie die Mannschaft zusammenspielt. Aber jetzt nochmal, der richtige Wachrüttler? Brauchen die wirklich einen Wachrüttler? Glaubst du wirklich, dass die irgendwie in so einem Traum waren? Ja, weiß ich nicht, aber jetzt kommst du da erster Spieltag, gleich das Topspiel gegen Dortmund. Ja. Und du bist wahrscheinlich in Dortmund gefühlt so ein bisschen von der Medienlage der Favorit. Ja, wo gibt's denn sowas? Ja, das glaub ich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass aber die Leute haben doch auch Internet. Die lesen doch auch, Mensch, hier. Ja, aber ist der Favorit gegen Dortmund im... Das kam mir nicht so vor. Also für mich kam das immer so rüber, als ob da zwei Mannschaften, die auf einem Niveau auf sich Augenhöhe, befinden, aufeinandertreffen. Nichtsdestotrotz bekommst du dann jetzt 4-0 richtig schön in den Arsch gefickt. Und ich glaube, lieber Ricky, das war der richtige Zeitpunkt. Jetzt wird sich zeigen. Oh Gott, so läuft das nicht. Wir müssen uns doch anstrengen. Wird sich zeigen. Ist, wie gesagt, schwierig zu sagen, weil es halt das erste Spiel war, ein paar unglückliche Umstände. Und jetzt spielen sie, glaube ich, am Wochenende zu Hause vor allem. Das ist erstmal wichtig für die. Und gegen Mainz, da kannst du dann so ein Ding wieder ausbügeln, sage ich jetzt mal. Und natürlich, na klar. Ist schwierig zu sagen. Also bei Gladbach traue ich mir keine Prognose zu. Ich denke, da müssen wir noch ein paar Monate warten. Vor allem, wie es dann ist, wenn die Champions League dazu kommt. Man sagt zwar immer, ja, haben auch Euroleague gespielt, aber das ist halt mental eine ganz andere Nummer, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das was mit dir macht, wenn du da Dienstag oder Mittwoch gegen die besten Spieler der Welt spielst. Und das ist halt anders, wie wenn ich, weiß ich nicht, nach Dnipropetrovsk oder sonst wohin reise. Was glaubst du jetzt? Ich habe es ja bei Twitter wirklich treffend geschrieben. Hast du? Das Erwachen der Macht. Das Erwachen der Macht. Sollte eigentlich erst am 17. ins Kino kommen, am 17.12. Nein, wir haben es jetzt schon gesehen. Vergangenen Samstag haben wir das Erwachen der Macht gesehen und ich glaube, Dortmund damit ist gebucht für die Champions League. Auch da mache ich erst noch ein Fragezeichen dahinter, weil... Natürlich wissen es tut keiner, aber... Nee. Aber man kann... natürlich, es war eine tolle Leistung, aber... abwarten. Also es war eine starke Leistung, es war aber auch so ein Moment... den wir häufiger in den letzten Jahren im Profifußball erleben. Wenn es dann irgendwann mal, wenn der Damm mal gebrochen ist, dann ist kein Halten mehr. Auf einmal geht jedes Tor mehr oder weniger von selbst. Auch hier ein bisschen abwarten, ein bisschen Zeit geben. Der Mkhitaryan scheint jetzt irgendwie endlich angekommen zu sein in Dortmund. Das wird aus meiner Sicht ein wichtiger Schlüsselspieler sein, ob es für Dortmund weiter so gut läuft. Über Aubameyang braucht man nicht reden. Phänomenal, muss fit bleiben. Reus, auch ein Spieler, der immer wieder anfällig ist für Verletzungen. Also allein das lässt mich dann einfach noch so ein bisschen davor zurückschrecken, jetzt hier davon zu sprechen, dass das die neue zweite Kraft hinter Bayern München werden könnte oder die alte neue zweite Kraft hinter Bayern München. Aber die Anlagen sind da. Genau, die Anlagen sind da. Und Ricky, ich bin heilfroh. Ein Glück sind die Dortmunder wieder da. Also gefühlt, anscheinend sind die Dortmunder wieder da, ganz vorne. Weil ich möchte bitte nicht wieder, dass die Bayern da vorne wegmarschieren, ohne auch nur einen Stolperstein zu haben. Ja, Wolfsburg okay, ist noch da. Ja, absolut, Wolfsburg ist da. Was sagst du eigentlich zum DFB-Pokal los? Bayern in Wolfsburg? Das ist natürlich ulkig, ne? Das ist auch schwer. Das ist nicht ulkig. Das ist vielleicht das... Ja... Naja, das ist diese Grundarroganz wahrscheinlich, die ich in den letzten 25 Jahren eingeballert bekommen habe von diesem Verein. Also Schiss habe ich natürlich vor niemanden. Das ist natürlich klar, aber ist jetzt unangenehm, sage ich mal. Aber gewinnen wir. Ja, es wird schwierig, glaube ich. Wird schwierig, ja. So, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Da habe ich nur eine kurze Zusammenfassung gesehen. Es sah halt so aus, als ob die Wolfsburger nach dem 2:0 sich dachten, ja, Hammer im Kasten. Ja, ja. Und einen Gang zurückgeschaltet haben. Dann haben sie nochmal eins gekriegt von Frankfurt. Die haben sich eigentlich ganz gut präsentiert. Aber am Ende gehen sie halt auch mit leeren Händen. Ich habe witzigerweise die ersten 30 Minuten gesehen, wo auch alle Tore gefallen sind. Und die Frankfurter haben wirklich, wirklich stark gespielt, das muss ich sagen. Ich habe es auch nur eine halbe Stunde gesehen, dann nicht mal mehr die Zusammenfassung. Kann ich ja vielleicht nochmal nachholen. Aber das war wirklich toll, war schön. Der Seferovic ist wirklich super. Ja, den finde ich klasse, ja. Seferovic, Meier trainiert jetzt wieder, Lauftraining. Also wenn der wieder da ist, hat man in der Offensive definitiv nochmal eine Waffe, wie wir hier sagen in Stuttgart. Und der Kruse war leider stark. De Bruyne, total sehr abgetaucht. Sehr schwach, ja. Ja, total abgetaucht, war nichts. Und der Virinha und der Rodriguez da auf den Außenbahn, das ist schon nicht schlecht. Also... Ja, ich sag da jetzt mal nichts. Auch da muss man abwarten, wie das für Wolfsburg mit Champions League dann wird. Und ob Perisic noch geht oder nicht. Stimmt, der steht ja auch noch zum Abgang bereit. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber ich finde den Typen irgendwie doof. Er ist ein merkwürdiger Spieler, ja, gebe ich dir recht. Also, Dann haben wir den haben wir schon besprochen. Dann sind wir durch. Ja, sind durch. Gab es noch irgendwas, was wir besprechen mussten, wollten, bestimmt. Sollten? Aber das kann man ja nachholen. Also, das Tippspiel! Natürlich, das Tippspiel. Dann gehe ich mal auf meine Kick-Tipp-App und gehe dann auf die Tipprunde Ecken-Elver-Tippt. Die schönste Tipprunde. Alles in einem Wort. Ecken-Elver-Tippt. Einfach mal suchen und dann einfach joinen. Kostet nichts, ist völlig, der Spaß ist for free. Und da gucke ich jetzt mal drauf. Momentan spielen mit 48 Mannequins. Und ganz vorne dabei mit 16 Punkten haben wir drei Erste. Das wird sich wahrscheinlich nochmal ändern, glaube ich, in der Saison. Wird sich nochmal ein bisschen ändern, da gehe ich mal stark von aus. Wir haben drei Erste mit 16 Punkten. Das ist einmal Basti, einmal Lukas und einmal Mr. Mob. Das sind drei Kontrahenten von uns, die es gilt einzufangen. Für mich der schönste Name, denn auf Platz 4 Basisbaum. Schön, ja, das ist schön, ja. Und der Buttermann ist wieder dabei, ein alter Hörer von uns, ne? Ja, natürlich. Sind schöne Namen hier dabei, auch absolut. Bekannte Namen. Polster 01 kennt man von Twitter. Naja, das ist, denke ich, aber auch Toni Polster, oder? Absolut. Marco DLX habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Genau. The Rock kennt man natürlich. The Rock, auch ein großer Hörer von uns. Den Zermi natürlich. Check the Tipper, lese ich hier gerade. den merke ich jetzt erst. Schön. Sebastian kennen wir natürlich auch von Twitter. Timo FCB, also hätte ich ja nicht gedacht, dass wir Fans vom FC Basel hier hätten. Es gab zwei, die haben sich angemeldet und haben keinen Tipp abgegeben. Das scheint. Naja, der eine, der Hanse 1:1, der hat sich ja heute erst. Beide haben sich heute erst angemeldet. Na gut, dann kann man es verzeihen. Also da kann man relativ schwer dann irgendwie Punkte gekriegt haben. Toni hat mit einem Tipp immerhin 4 Punkte rausgeholt, sehe ich gerade, mit dem 2:1-Tipp. Minimalist. Ja. Und bitte, Toni, mach das bitte so weiter. Bitte nur eine Partie tippen pro Spieltag und dann nicht Letzter werden. Im besten Fall dann noch irgendwie Erster. Ich bin übrigens ganz vorne mit dabei, sehe ich gerade. 14 Punkte, so ein Zufall. 14 Punkte auf Platz 7, auf dem geteilten 7. Platz. Ja. Ich bin auch mit dabei. Mit 10 Punkten auf dem 26. Platz, knapp hinter Timo FCB. Sollte das ein Bayern-Fan sein? Oder ist es ein Barcelona-Fan, ein Basel-Fan? Man weiß es nicht. Aber vor, und das ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, auch wenn es nur alphabetisch der Fall ist, da damn goes BVB. Sehe ich ja auch, ist vorhanden. BVB, und das ist mir natürlich persönlich relativ wichtig, dass ich von einem BVB-Fan bin. Nein, Spaß beiseite. Pocho hat ähnlich viel Erfolg gehabt wie seine Lieblingsmannschaft. Mhm. 6 Punkte auf Platz 40. Ja, bist du halt selbst in der zweiten Liga abgestiegen mit Platz 40. Also momentan Pocho in der Bredouille, aber also nochmal, wir kommen jetzt zum Ende, aber es macht so einen Spaß, man guckt da auf die in die Tipprunde rein, vor allen Dingen, wenn so viele Leute mitmachen und freut sich dann. Und das ist so geil. Kicktipp, geht auf die kicktipp.de Seite oder ladet euch im Android oder Apples App Store die App runter, ist alles umsonst und dann sucht die Tipprunde Ecken Elfer tippt. Ohne 4, ohne 2, einfach nur Ecken Elfer tippt. Schön! Das macht Spaß. Ja, wird fortgeführt. Und vorher, ja, ich habe schon getippt für den nächsten Spieltag. Super. Ich warte natürlich, ich bin so ein Tipper, der alle Variationen und Aufstellungen abwartet und dann auch nochmal reinhört in die Stimme der Trainer und dann sich entscheidet. Ja, natürlich, wenn sich jetzt noch großartig wer verletzen sollte, dann werde ich da meine Tipps noch modifizieren. Ricky, wir sind durch? Wir sind durch. Schön war's gewesen. Das war schön. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne. Ja. Tschüss. Tschüss.